Well, Father, thank you for this evening and bless this also. Vater, danke für diesen Abend und segne auch das jetzt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Verse 17. Vers 17. Paul writes. Paulus schreibt. But in giving this instruction, I do not praise you because you come together not for the better, but for the worse. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Number one, erstens, whenever we come together for the Lord's Supper, we leave a better church. Immer wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, gehen wir weg von hier als eine bessere Gemeinde. A much better church. Eine sehr viel bessere Gemeinde. The Corinthians were leaving a worse church. Die Korinther sind weggegangen als schlechtere Gemeinde. Verse 18. Vers 18. For in the first place, when you come together as a church, I hear that divisions exist among you. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. And in part I believe it. Und zum Teil glaube ich es. Do you know why he says in part? Wisst ihr, warum er sagt zum Teil? Because he didn't believe it. Er hat's nämlich nicht geglaubt. Because there's a lot of accusation by people against the unity of the church. Weil es gegen die Einheit der Gemeinde viele Anschuldigungen gibt von vielen Leuten. The problem may be with you. Vielleicht liegt das Problem bei dir. Well, I don't fit in this church. Nobody loves me. Ich passe nicht in diese Gemeinde. Keiner liebt mich. Group over here and a group over there. It's a divided church. Das ist eine Gruppe hier und eine hier. Das ist eine geteilte Gemeinde. It's not divided. Ist nicht geteilt. Paul the apostle didn't believe it. Paulus der Apostel hat es nicht geglaubt. There's always accusation. Es gibt immer Anklagen. Against by people who won't die to themselves. Von Leuten, die sich selbst gegenüber nicht sterben wollen. And enter into fellowship. Und in die Gemeinschaft eintreten wollen. But there's also a bit of truth here. Aber da ist schon ein bisschen Wahrheit drin. And Paul said, I believe it in part. Und Paulus sagt, ich glaube es zum Teil. Verse 19. Vers 19. For there must be factions among you. Denn es müssen auch Parteien unter euch sein. So that those who are approved may become evident among you. Damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Therefore, when you meet together, it is not to eat the Lord's Supper. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. For in your eating, each one takes his own supper first, and one is hungry and another is drunk. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. The one characteristic about the early church is that they always ate together. Was die frühe Gemeinde charakterisiert hat, war, dass sie immer zusammen gegessen haben. They always had a buffet at somebody's big house. Sie hatten immer ein Buffet bei jemandem zu Hause. And because slaves had to work all day. Weil die Sklaven aber den ganzen Tag arbeiten mussten. And many people had to work all day. Und viele mussten den ganzen Tag arbeiten. There were certain groups of people who got there early. Da gab es dann bestimmte Gruppen, die früher hinkamen. And they didn't think of waiting for anybody. Sie haben nicht daran gedacht, auf irgendjemanden zu warten. They just started in. Sie haben einfach begonnen. By the time certain people got there, there wasn't any food left. Und bis dann andere dorthin kamen, gab es kein Essen mehr. Some people were hungry, some people were stuffed. Manche waren hungrig, manche waren überfüllt. Verse 22. Vers 22. What? Was? Do you not have houses in which to eat and drink? Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Or do you despise the church of God? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes? And shame those who have nothing. Und beschämt die, welche nichts haben. What shall I say to you? Was soll ich euch sagen? Shall I praise you? Soll ich euch loben? In this I will not praise you. Hierin lobe ich nicht. For I received from the Lord that which I also delivered to you. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. That the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. And when he had given thanks, he broke it and said. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach. This is my body. Dies ist mein Leib, which is for you. Der für euch ist. Do this in remembrance of me. Dies tut zu meinem Gedächtnis. In the same way he took the cup also after supper, saying. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach. This cup is the new covenant in my blood. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Then Paul adds. Dann fügt er hinzu. For as often as you eat this bread and drink this cup. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt. Here it is. Jetzt kommt's. You proclaim the Lord's death until he comes. Verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Baptism. Taufe. The Lord said to Peter in John chapter 13. Der Herr sagte zu Petrus in Johannes 13. Peter, if I don't wash you, if I don't wash your feet, Petrus, wenn ich deine Füße nicht wasche, you have no part of me. Hast du keinen Anteil an Do you mir. Understand? No part. Verstehst du das? Keinen Anteil. Okay. Okay. Wash my head and my hands. Dann wasch auch meinen Kopf und meine Hände. And then the Lord said an astounding thing. Und dann sagt der Herr etwas Erstaunliches. That gives us a wonderful picture. Was uns ein wunderbares Bild gibt. He that is washed. Der gewaschen ist, doesn't need to be washed again, muss nicht noch einmal gewaschen werden, except for his feet. Außer nur seine Füße. When Jesus died on that cross, als Jesus auf dem Kreuz gestorben ist, hat er für die Sünden der ganzen Welt bezahlt. Past, Vergangenheit, present, Gegenwart and future. Und Zukunft. Jesus died for the sins I have not yet committed. Jesus ist für die Sünden gestorben, die ich noch nicht einmal begangen habe. When I put my faith in Jesus, wenn ich meinen Glauben auf Jesus setze, and received him as my Lord and Savior, und als ich ihn empfangen habe als meinen Herrn und Retter, I became a child of God. Wurde ich zum Kind Gottes. I was forgiven. Es wurde mir vergeben. Past, present and future. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. This is very important. Das ist sehr wichtig. Past, present and future. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. This is the basis of being a child of God. Das ist die Grundlage dessen, ein Kind Gottes zu sein. When we are baptized, we enter into death. Wenn wir getauft werden, treten wir in den Tod ein. When we believed, als wir geglaubt haben, we received the death of the Lord, haben wir den Tod des Herrn angenommen, for ourselves, für uns selbst, on our account, auf unserem Konto. And this is what baptism symbolizes. Und das symbolisiert die Taufe. And the Holy Spirit bears witness when we get baptized. Und der Heilige Geist bezeugt das, wenn wir getauft werden. We are baptized. Wir werden getauft. We leave our old identity on the bottom of the lake. Dann lassen wir unsere alte Identität am Grund des Sees. And we are raised with a new identity. Und werden aufgehoben mit einer neuen Identität. It means that our sins have been nailed to the cross. Es bedeutet, dass unsere Sünden auf das Kreuz genagelt Past, wurden. Present, future. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Nailed to the cross. Ans Kreuz genagelt. I have assurance. Ich habe die Sicherheit. Tonight. Heute Abend. Even though I know I will fail this week sometime. Obwohl ich weiß, dass ich irgendwann die nächste Woche in der nächsten Woche versagen werde. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. My name is written in heaven. Mein Name steht im Himmel. My body has been washed. Mein Leib, mein Körper wurde gewaschen. The only thing that needs to be washed now is my feet. Das einzige, was jetzt gewaschen werden muss, sind meine Füße. In my daily experience. In meinem täglichen Erfahren. That separates me from my Father. Das mich von meinem Vater trennt. Experientially. Der Erfahrung nach. When we sin. Wenn wir sündigen. We break fellowship. Bricht die Gemeinschaft. But we don't break relationship. Aber wir zerbrechen nicht die Beziehung. If I sin, it doesn't mean he's no longer my father. Wenn ich sündige, heißt es ja nicht, dass er nicht mehr mein Vater ist. I've been cleansed. Ich bin ja gereinigt. My sin's on the cross. Meine Sünde ist auf dem Kreuz. Now this is the basis for our future. Das ist die Grundlage für unsere Zukunft. And when we meet together for the Lord's Supper. Und wenn wir uns zum Abendmahl versammeln. This whole truth is renewed in our minds. Wird diese gesamte Wahrheit in unseren Gedanken erneuert. It's renewed so that our relationships to each other is renewed. Es wird erneuert, sie wird erneuert, damit unsere Beziehung zueinander erneuert wird. Now let's read, go to verse 26. Geh mit zu Vers 27. Now there's something that happens. Da passiert etwas. Oftentimes we come to the Lord's Supper, oft kommen wir zum Abendmahl, and we have dirty feet. Mit schmutzigen Füßen. This is a problem. Da gibt's dann ein Problem. The Lord's Supper is a cleansing of the church. Das Abendmahl ist eine Reinigung der Gemeinde. And you'll see as we read. Und du wirst es sehen, während wir lesen. Therefore, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Wow. Wow. What does it mean to drink of the body and blood in an unworthy manner? Was bedeutet das, vom Leib und vom Blut unwürdig zu trinken? Let's read on. Lesen wir weiter. But a man must examine himself. Der Mensch aber prüfe sich selbst. And in doing he is to eat the bread and drink the cup. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. For he who eats and drinks judgment to himself, if he does not judge the body rightly. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Two things here I want to bring out. Da möchte ich zwei Dinge hervorbringen. Discerning the body of Christ. Den Leib Christi richtig beurteilen. Discerning that Jesus Christ. Erkennen, dass Jesus Christus. And not forgetting. Und nicht vergessen. That he went to a cross. Dass er ans Kreuz ging. To pay for my sin. Um für meine Sünde zu bezahlen. Discerning as we partake of the bread and the wine. Erkennen, dass während wir Brot und Wein einnehmen, that this bread Anteil nehmen, and this wine represent a historical fact, dass dieses Brot und dieser Wein eine historische Tatsache that repräsentieren, Jesus died, dass Jesus gestorben ist, something we must not forget. Das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. And that my present life in the church is a direct result of that. Und dass mein gegenwärtiges Leben in der Gemeinde ein direktes Resultat dessen ist. Number two. Zweitens. Discerning the body of Christ. Den Leib Christi erkennen. We are brothers and sisters. Wir sind Brüder und Schwestern. My sins have been nailed to the cross. Meine Sünde wurde auf das Kreuz genagelt. Past. Vergangenheit. Present, Gegenwart and future. Und Zukunft. This is my security in Christ. Das ist meine Sicherheit in Christus. We will all fail before we die. Wir werden alle versagen, bevor wir sterben. We will all fail many times. Oft werden wir versagen. It has nothing to do with my relationship to the Father. Das hat nichts mit meiner Beziehung zum Vater zu tun. We will dirty our feet. Wir werden unsere Füße beschmutzen. Many times. Oft. But do we discern the Lord's body? Aber erkennen wir den Leib des Herrn? When we walk into the church, wenn wir in die Gemeinde hineinkommen, do we realize, erkennen wir, this is the body of Christ. Dass dies der Leib Christi ist. That this person sins. Dass diese Person sündigt. Past, present, future. Dass die Sünden dieser Person Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft on the cross. Auf dem Kreuz sind. My sins, meine Sünden, your sins, deine Sünden, their sins, ihre Sünden. It doesn't matter which country a person comes from. Ganz egal, von welchem Land jemand kommt. It doesn't matter their age. Egal, wie alt die Person ist. It doesn't matter their cultural status. Egal, wo sie steht in der Gesellschaft. If there is some kind of prejudice, wenn es da irgendeine Art von Vorurteil gibt, and you don't discern the Lord's body, und du den Leib des Herrn nicht erkennst, if you look down on somebody, wenn du jemanden auf jemanden herabsiehst, one person, if you look down on them, wenn du auf eine Person herabsiehst, if you're a teenager and you look down on another teenager, wenn du ein Jugendlicher bist und auf einen anderen Jugendlichen herabschaust, if I'm of some nationality and I say, oh, look at them. Wenn ich einer Nationalität angehöre und sag, oh, schau dir die an. This will destroy our future. Das wird unsere Zukunft zerstören. This is what the Lord's Supper is all about. Darum geht es beim Abendmahl. It's really a test from the Lord. Es ist wirklich ein Test vom Herrn. It's a cleansing of the body. Eine Reinigung des Leibes. Because anyone who would dare come to the Lord's Supper, Denn wer auch immer es wagt, zum Abendmahl zu kommen, having their whole body cleansed, dem der ganze Körper, Leib gereinigt wurde, but having filthy feet, der aber dreckige Füße hat, just coming with filthy, smelly feet, der kommt einfach mit dreckigen, stinkenden Füßen, just coming right in, like all dressed up, kommt so rein, schön angezogen, a nice tie, schöne Krawatte. They understand they're saved. Sie verstehen, dass sie gerettet sind. They understand. I put my faith in Christ 30 years ago. Yes. Der versteht es. Ja, ich habe vor 30 Jahren an Christus geglaubt. I've seen many miracles, young man. Ich habe viele Wunder gesehen, junger Mann. I've done many things in my day. Ich habe viele Dinge getan in meinen Tagen. What's that smell? Was riecht da so komisch? I don't know. Ich weiß nicht. Something stinks. Etwas stinkt. I don't know what that is. I don't smell anything. Ich weiß nicht, was das ist. Ich rieche nichts. You know why? Weißt du warum? Because you're so used to the smell. Weil du dich so an den Geruch gewöhnt hast. That's what your feet stink. Weil deine Füße so stinken. Your feet stink. Deine Füße stinken. You have an attitude. Du hast eine schlechte Einstellung. Toward something in the someone in the body of Christ. Jemandem im Leib gegenüber. You don't discern what the Lord's death has done. Du erkennst nicht, was der Tod des Herrn getan hat. You don't realize, du erkennst nicht, that your whole body has been washed. Dass dein ganzer Leib gewaschen wurde. Friederike's whole body has been washed. Friederikes ganzer Leib ist gewaschen worden. We have been completely washed. Wir sind alle ganz komplett gewaschen worden. Jesus said, you are all clean. Jesus sagt, ihr seid alle rein. Except for one. Nur einer nicht. And he spoke of Judas Iscariot. Und er sprach vom Judas Iskariot. He was not clean. Er war nicht rein. He was never saved. Weil er nie gerettet war. When we get saved, wenn wir gerettet werden, past, present, future, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, on the cross, am Kreuz, children of God, Kinder Gottes, security with God, Sicherheit mit Gott, bei we just Gott. Have one problem. Es gibt nur ein Problem. We're still in the body of death, wir sind noch immer in einem Körper des Todes on this earth, auf dieser Erde with smelly feet, mit stinkenden Füßen. And we need to wash them. Und wir müssen die waschen. Now watch this. Schaut euch das an. And we'll close. Damit werden wir abschließen. Vers 30. For this reason many among you are weak and sick. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank. And a number sleep. Und viele entschlafen. We're not talking about a bed here. Wir sprechen über kein Bett hier. Talking about people who died. Sondern die gestorben sind. People in the church that God took home. Leute in der Gemeinde, die Gott nach Haus genommen hat. There are certain sicknesses in the church. Es gibt ein bestimmte Krankheiten in der Gemeinde. That come because people don't discern the body of Christ. Die kommen, weil Menschen den Leib Christi nicht richtig beurteilen. Now, if you try to figure out who that is, wenn du jetzt aber beginnst herauszufinden, and you try to say that everybody who's sick of something, from something, wer das ist und willst herausfinden, if you try to figure out, wenn du versuchst herauszufinden, whoa, that person has a cold. Ah, der hat einen Schnupfen. They don't discern the body of Christ. Sie erkennen den Leib Christi nicht. No, you don't. Nein, du bist der, der es nicht nobody tut. Has any business. Niemand hat irgendwas zu tun. Trying to figure who that is. Niemand sollte das tun, herauszufinden, wer es ist. Because the sin against the body of Christ. Denn die Sünde gegen den Leib Christi. Are people who look for the speck in the eye? Das sind Leute, die nach dem Splitter im Auge suchen. Excuse me. Entschuldigung. Yeah, I believe you have something glaube, in your hast, eye. Ich glaube, du hast da was in deinen Augen. And the Lord says that right there. Und der Herr sagt genau das. You take the tree out of your eye. Du nimm den Baum aus deinem Auge. This critical attitude. Diese kritische Haltung. This is the sin. Das ist die Sünde. This is what God judges. Das ist das, was Gott richtet. This is what God hates. Und das ist das, was Gott hasst. When we don't discern. Wenn wir nicht richtig erkennen. The body of Christ. Den Leib Christi. We are members of one another. Wir sind Glieder voneinander. If you don't like somebody, wenn du jemanden nicht magst, give them distance. Gib ihnen Abstand. Stay away from them a little bit. Bleib ein bisschen fern von ihnen. Give them a break. Lass sie in Ruhe. God will deal with them. Gott wird sich mit ihnen beschäftigen. If they run after you, run away from them. Wenn sie dir hinterherrennen, dann renn weg von ihnen. If they're faster than you, wenn sie schneller sind als du, then fight them. Dann kämpf mit ihnen. If they're bigger than you, wenn sie größer sind als like du, we said this morning, wie wir heute früh gesagt then haben, go to Pastor Brent for counsel. Dann such Seelsorge bei Pastor Brent. We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. And when we come together for the Lord's Supper, wenn wir uns versammeln fürs Abendmahl, it is a cleansing of the body. Dann ist es eine Reinigung des Leibes. I can go through the week. Ich kann durch die Woche gehen with an attitude. Mit einer schlechten Haltung. Little attitude here, a little attitude there. Eine bisschen schlechte Einstellung hier, ein bisschen da. And I function normally. Und ich funktioniere normal. But when we take the Lord's Supper, aber wenn wir das Abendmahl einnehmen, God wants it gone after. Möchte dass Gott, dass danach weg ist. God wants it confessed before. Möchte Gott, dass es danach weg ist. Gott möchte, dass wir es vorher bekennen. If we have an attitude towards somebody, wenn wir eine schlechte Einstellung jemandem gegenüber haben, if we are jealous, wenn wir eifersüchtig sind, or bitter, oder bitter, or resentful, oder Groll tragen, or we gossip, oder wir we talk about people, sprechen hinter jemandes Rücken. And you take the cup, und du nimmst den Kelch and the bread, und das Brot, with filthy feet, mit dreckigen Füßen, you bring chastisement on yourself from the Lord. Dann bringst du dir Züchtigung ein vom Herrn. And the Lord waits for this moment. Und der Herr wartet auf diesen Moment. He sees it going on and on. Er sieht, dass das da vor sich geht. And he's waiting for the Lord's Supper. Und er wartet auf das Abendmahl. And he waits and he sees. Und er wartet und schaut. And the church comes together. Und die Gemeinde versammelt sich. And Jesus is in heaven. Und Jesus ist im Himmel. Okay, okay. Okay. And the bread is passed around. Das Brot wird ausgeteilt. And the Lord says, "Let me see." Und der Herr sagt, lass mich sehen. How much they honor my death. Wie sehr sie meinen Tod ehren. In their attitude. In ihren Haltungen. Let's see how they examine themselves. Schauen wir mal, wie sie sich selbst überprüfen. And then somebody takes the Lord's Supper. Und dann nimmt jemand das Abendmahl with an attitude towards someone else. Mit einer negativen Einstellung jemand anderen gegenüber. And the Lord goes into action. Und dann beginnt der Herr zu handeln. And he takes notes. Und er schreibt sich Notizen. Okay. Okay. We're going to deal with this. Mit dem müssen wir uns beschäftigen. And we bring judgment on ourselves. Und wir bringen Gericht auf uns selbst. But we don't want to do that tonight. Aber das wollen wir heute Abend nicht tun. We want to have a fresh beginning. Wir wollen einen Neuanfang haben. As a church. Als Gemeinde. Every time we have the Lord's Supper. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. I want the ushers to pass out a piece of paper now. Ich möchte, dass die Platzanweiser jetzt einen kleinen Zettel austeilen. Something we did this morning. Das haben wir heute früh gemacht. And I want you to take out a pen. Ich möchte, dass ihr einen Kuli nehmt. And I want you to spend about 4 minutes in quietness. Und 4 Minuten in Stille zubringt. And I want you to write down. Und ich möchte, dass ihr aufschreibt. What you want God to forgive you of. Was ihr wollt, dass der Herr euch vergibt. Before you take the Lord's Supper. Bevor ihr das Abendmahl einnehmt. And after you're finished, und wenn du fertig bist, I want you to fold it in half, möchte ich, dass du es in die Hälfte faltest. Just fold it once. Nur einmal falten. This morning people folded it 20, 30 times. Heute früh haben es Leute 30 Mal gefaltet. Just one time. Nur einmal. No one will read it. Niemand wird es lesen. We will burn them after. Wir werden sie dann nachher verbrennen. But I want you to write down. Aber ich möchte, dass ihr es aufschreibt. What you want the Lord to forgive you about. Sachen, von denen ihr möchtet, dass sie der Herr euch vergibt. It's gotta be something. Irgendwas muss es geben. If you need more paper, we have extra paper. Es gibt auch extra Papier, wenn ihr mehr braucht. Pastor Matt said he needed 5 this morning. Pastor Matt brauchte 5 heute früh. No, he was just teasing. Nein, nur Quatsch. Do this in remembrance of me. Solches tut zu meinem Gedächtnis. As often as you do. Immer wenn ihr das tut, you proclaim the Lord's death. Verkündigt ihr den Tod des Herrn. In proclaiming the Lord's death, darin, dass wir den Tod des Herrn verkündigen. We are proclaiming our own forgiveness. Verkündigen wir auch unsere eigene Vergebung. So let's just pass those up here and Pastor Matt, if you can bring out the tu mir die nach hier oben. Just give them right to me. Gib sie mir. Okay. Thank you. Thank you. Okay, some people have needed extra paper, that's all right. Manche brauchten ein bisschen extra Papier. Some people are still working hard. Manche schreiben immer noch wie wild. Okay. Okay, Pastor Matt here, take that. Pastor Matt, wird das nehmen. We got a lot of them tonight. Okay. Here you go. Hammer and nails. Now, I want you to think about this in all seriousness. Ich möchte, dass ihr daran in allem Ernst denkt. I want you to think about this with all seriousness. Ich möchte, dass ihr darüber ganz ernsthaft nachdenkt. Yeah. Because we're driving these nails through paper. Weil wir diese Nägel nur durch Papier treiben. 2000 years ago. Vor 2000 Jahren. These nails went through the Lord's hands. Gingen diese Nägel durch die Hände des Herrn. And it says in Colossians that our sins were nailed to the cross. Und es heißt in Kolosser, dass unsere Sünden auf das Kreuz genagelt wurden. Pretty graphic, huh? Das ist sehr drastisch. I think if we could stand at the cross for just a moment. Ich denke, wenn wir nur einen Moment lang am Kreuz stehen könnten. I don't think one of us would have been able to stand there. Ich glaube, dass keiner von uns dort stehen könnte. I think our knees would have buckled. Ich glaube, dass uns die Knie versagt hätten. I think we would have been like a jellyfish on the ground. Wir würden wie eine Qualle auf dem Boden liegen. Think this is too unbelievable. This is too tragic. Und denken, das ist zu unglaublich, zu tragisch. But our sins were nailed to the cross. Aber unsere Sünden wurden auf das Kreuz genagelt. And when we partake of communion tonight. Und wenn wir heute Abend das Anteil haben am Abendmahl. If you have something against somebody, wenn du etwas gegen jemanden hast, if you are jealous, wenn du neidig bist, if you are angry, wütend, if you are bitter, wenn du bitter bist, unforgiving, unvergebend, don't partake of the Lord's Supper with dirty feet. Nimm nicht Anteil am Abendmahl mit schmutzigen Füßen. Our sins were nailed to the cross. Unsere Sünden sind auf das Kreuz genagelt worden. I want to show you a little film clip from yesterday. Ich möchte euch von gestern ein kleines Video zeigen. Because it's just a picture of where we're going as a church. Weil es nur ein Bild ist dessen, wohin wir gehen werden als Gemeinde. It is the victory that God is accomplishing in our midst. Es ist der Sieg, den der Herr in unserer Mitte erwirkt. We'll be a different church after tonight. Nach heute Abend werden wir eine andere Gemeinde sein. So, Father in heaven, Vater im Himmel, we are so thankful today, wir sind so dankbar heute, that you sent Jesus to that cross to die. Du Jesus an das Kreuz geschickt hast, um zu sterben. That our sins are gone, dass unsere Sünden weg sind. Washed away, weggewaschen. Though our feet might be dirty for a season. Obwohl unsere Füße manchmal schmutzig sind. We thank you. Wir danken dir. That when we confess our sin, you cleanse us. Dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass du uns dann reinigst. And tonight, Lord, we pray. Und heute Abend beten wir, Herr. That you would speak deeply to our hearts. Dass du tief in unsere Herzen hineinsprichst. As we take the bread and the wine. Wenn wir das Brot und den Wein nehmen. Lord, we pray that this would be the beginning. Herr, wir beten, dass das der Anfang ist. That we might reach many people before you come. Dass wir noch viele Menschen erreichen, bevor du kommst. We pray. Wir beten das. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. You can start.